Anti-Reinheit kann man ebenfalls über mehrere Wege herausstreichen, etwa wenn der Look betont schlampig und unordentlich aussieht oder sich dem glatt gepflegten Ideal widersetzt. Dazu gehören zerrissene Jeans, Bärte und zerzauste Haare. Wer als Mann die Haare lang trägt, arbeitet wahrscheinlich nicht als Richter, Banker, Arzt, Verwaltungsbeamter oder in einem anderen bürgerlichen Beruf, sondern ist eher Modemacher, Popmusiker oder bildender Künstler. Anti-Reinheit äußert sich auch als Anti-Schönheit. Denn heutzutage steht das Schöne nur allzu oft für das Geordnete, Gepflegte, Akkurate und damit das Konservative. Ein Bruch mit dieser Ästhetik ist daher ein Progressivitätsmarker, auch wenn dieser Bruch wie alles in kürzester Zeit vom Mainstream aufgesogen wird. Während die Supermodels der 80er und 90er Jahre den Kritikern der Attraktivitätsforschung zufolge klassisch schöne Gesichter hatten, tritt inzwischen in der Mode immer mehr das Besondere und Singuläre in den Vordergrund. Sommersprossen, Schönheitsflecken, Narben, Prothesen, Asymmetrien, Tätowierungen, ethnische Vielfalt, auch Androgynität und offene Transsexualität. Außerdem ist ein wesentliches Element aktueller Hipstermode Ironie. Denn als ultimative Form des Anti-Autoritären und der Anti-Reinheit sagt sie, nichts hat mehr Wert. Der Anti-Stil aus Retro-Ironie und bewusst gewählter Hässlichkeit erscheint für sie als letzter Widerstand gegen das Diktat des kapitalistischen Mainstreams. Konservative hingegen zeigen eher Statusabzeichen wie Orden, Krawatten, edles Fell, teuren Schmuck und Markennamen für Autorität, gelegentlich inklusive Siegelringen und Tracht für Loyalität und sie sind sauber gekleidet für Reinheit. Die Männer in Anzügen, glatt rasiert mit akkuraten Kurzhaarschnitten, die notfalls mit Gel unter Kontrolle gehalten werden. Die Frauen mit der Perlenkette auf der gebügelten Bluse, gepflegten Fingernägeln und manchmal einem unbeweglichen Haarhelm. Das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit steht hier im Vordergrund. Nichts wird dem Zufall überlassen.